Hast du noch von den Pilzen? Ich habe nämlich nicht so schöne Schwimmhäute wie du. Was sind wir? Fischlein im Wasser! Das war Fischlein im Wasser, Hörspiel von Michael Esser. Die Rollen und ihre Sprecher: Schwimmer 1 Sebastian Rudolph, Schwimmer 2 Philipp Schiebmann, Schwimmerin Sascha X, Eltern Ellen Schulz und Reinhard von Stolzmann, Trainer Christian Berkel, Journalistin Bettina Engelhardt, Arzt Klaus Beusen, Firma Christoph Huham, Boss Hans-Peter Hallwachs, Journalisten Henry Meyer und Horst Kiss, motivierende Stimme vom Band Bernd Hahn, Magier Friedrich Schönfelder, Chor der kindlichen Athleten Valentin von Lindenau, David Rohrmann, Alexis Michael, Johanna Hessenberg, Karin Winter und Anisita Rehe. Ton und Technik Helmut Schick und Ursula Potyra. Chorkomposition Peter Zwetkow. Regie Walter Adler. Produktion Hessischer Rundfunk 1996.